Links auf. Der Mensa Podcast. Hier ist der beste Freiburger Mensa Podcast mit einer Sonderausgabe der Tagesthemen. Liebe Universitätsmitglieder, der Studienbetrieb der Universität im Land wird erneut bis zum 3. Mai ausgesetzt, muss aber ab dem 20. April digital wieder aufgenommen werden. Mensen und Cafeterien bleiben bis 3. Mai 2020, die Unikitas bis auf Weiteres geschlossen. Das heißt, am 4. Mai macht die Mensa wieder auf! Ja! Oh! Ein Highlight. Ja, nice, Alter. Das ist krass. Morgen in der Woche. Soll ich mir vorstellen. Morgen in der Woche könnten wir schon wieder in der Mensa sitzen. Oh, das ist eine krasse Vorstellung. Ich weiß auch nicht, was essen, aber... Hauptsache mal wieder Mensa essen. Ja, ich weiß doch mal wieder Mensa essen, oder? Überhaupt mal irgendwas essen. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Man nagt ja schon am Hungertuch. Es ist surreal. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich glaube es erst, wenn ich es wirklich sehe. Ja, so. Die Schlange mit 1,50 Meter Abstand zueinander bis zum Bahnhof. Ohne Scheiß, ja. So Striche. Ja. Ja. Wahrscheinlich, die müssen nicht hinkleben. Belfortstraße runter. Die gesamte Straße. Der Straßenbahnverkehr wird auch unterbrochen dann. Also es wird dann zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr ist der Straßenbahnverkehr. Aber es freut uns natürlich, dass Professor Dr. H.C. Schiever unseren Podcast hört. Und deswegen, wir haben ja gefordert, Herr Rektor, informieren Sie. Und er hat informiert. Richtig gut informiert, ja. Er hat böse informiert, er hat zweisprachig informiert. Ja, gut, das macht er immer, gell? Aber exceptional. Es war schon, aber ja, trotz einiger großer Ankündigungen wurde es nicht von allen Mitgliedern dieses Podcasts gelesen. Nee, ich hab's nicht. Ich hab's nicht, nur ich hab die Mail gelesen. Ach so, ja, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber ich habe auch tatsächlich nur nach der Info gescannt. Also ich habe nur geguckt, alles andere ist ja auch alles andere ist wichtig. Punkt. Also wen interessiert Prüfung, wen interessiert Vorlesungsbetrieb? Ja. Also da kann man sich ja frühestens in 6 bis 8 Wochen. Ich habe auch gedacht, Hans-Jochen, sag's raus, wann macht die Mensa wieder auf? Genau. Ja. So, also das wäre eigentlich der erste Satz. Das wäre ja Pardu. Ja, klar. Hans-Jochen. Krass. Squash dir zusammen. Er ist schon der Tennis-Typ, aber ja. So, Squash ist der Success-People-Sport. Ja, Squash, Golf. In den 80ern vielleicht. Ach so, jetzt aber lebe ich halt. Ach so, aber ja. Tennis ist genauso 80er. Das stimmt. Ja. Aber was ist jetzt der Success-Sport? Immer noch Golf? Golf ist straight, würde ich sagen. Golf. Rückgrat, Alter, wir sind im Rückgrat. Guck uns an, Alter. Ja. Die letzten 12 Semester rumhängen. Aber mein Rückgrat ist deutlich eingefallen die letzten paar Wochen. Die paar Liegestütze, die ich am Tag mache, die bringen es auch nicht. Besser wie nix. Ja, besser wie nix. Bisschen Kicke. Ja, bisschen kurz erzählen. Ja, Adduktorenzerrung habe ich. Merkt euch, wenn ihr ein bisschen kickt, dann warm machen. Auch wenn es lächerlich wirkt, warm machen muss. Ja, aber es ist ja auch die Frage, was denn warm machen ist. Also ich sag mal, hoch und weit bringt Sicherheit, langer, weiter Ball nach vorne ist ja auch schon warm machen. Ach so, wir müssen ja vielleicht noch eine bekannte Stimme, die schon ein bisschen bekannt klingt, aber mal wieder vorstellen. Sebastian ist mal wieder da. Ja, moin, ich freue mich auch. Ja, Mr. Schneller Teller. Ja, Schneller Teller. Ich meine, langsam kommen ja die Corona-Lockerungen und wir haben uns getraut, wieder jemanden einzuladen. Natürlich mit Abstand hier, aber... Armlänge gilt. Armlänge nach unten, ja, absolut. Ja, ganz klar. Ja, okay, dann ich glaube, heute ist so ein bisschen, wir haben natürlich wieder mal keine Ahnung, was wir reden wollen eigentlich. Aber eigentlich schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Wir haben zum Beispiel wieder einen klassischen Start mit unserem traditionellen Essen. Aber wir haben gekocht, richtig. Wir haben die Mensa wieder versucht zu imitieren. Wir sind teilweise nah rangekommen, teilweise wieder ein bisschen experimentiert. Ja, erzähl doch mal, was ist denn nah gewesen und was ist ein bisschen ferner gewesen? Also, was haben wir denn überhaupt gegessen? Genau, erstmal. Es gab Schupfnudeln. Wisst ihr es alle nicht mehr? Schon lange. Ja, sag. Ja, Schupfnudeln mit Sauerkraut. Ja. Und stundenlang haben wir das Sauerkraut eingekocht mit viel Apfel, Zwiebel angedünstet. Ja. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren waren drin. Lorbeerblätter haben wir tatsächlich vergessen. Also. Respektive ich habe sie vergessen. Aber es hat so geschmeckt, als wären sie drin gewesen. Das war halt, weil das Kraut schon aus der Dose, weißt du. Das war gutes Kraut. Das war gutes Kraut auch, weißt du. Also, Ja, Hand wurde das in die Dose reingedrückt. Okay. Weißt du, schön. Ja. Nee, von so einem Pferd mit der Hufe. Vom Hengstenbergpferd. Das kennen wir doch alle, das ist Filterkraut. Das wird nur von Pferden gedost. Gedost? Ja. Damit mir reinpasst, ja. Das war gut. War gut, ja, war super. Ja, okay. Hengstenberg vom Hengst. Na, war Bio, ja. Rewe Bio. Also. Das andere war Aldi. Also zwei Welten haben aufeinander getroffen. Aldi aus der Tüte. Habt ihr das schon mal erlebt? Also ja, Kraut aus der Tüte, hab ich nie gesehen. Doch, ich schon, ja. Kann man schon machen. Fand ich super weird, sah aus wie so Capri-Sonne mit Sauerkrautflecken. Große Dimensionen. Ja, oder so ein, wie du gesagt hast, so ein Energy. Ja, ohne Scheiß. So ein Mousse, da so ein Energy-Mousse. Da hätte man ganz locker so einen Strohhalm reinstecken können und dann wäre es halt sehr so kalt. So ein Marathonläufer, ganz viel so, Magnesium. Reinrücken, wegwerfen. Ja, genau. Ja. Das sah spannend aus. Und wir hatten auch, muss man sagen, die zwei verschiedenen Schupfnudelarten, die es gibt. Ja. Dicke und dünne. Ja. Und das ist natürlich die große Frage, was sind die besseren? Also ich bin pro Dünne. Du bist pro Dünne, ich eigentlich auch, aber wir haben heute die Dicken auch sehr gut geschmeckt. Mir auch, oder? Verdammt gut geschmeckt. Ich meine, es ist der gleiche Teig. Ja, aber ich möchte es jetzt mal als jemand sagen, der gar keine Ahnung hat von Schupfnudeln, weil ich komme eher aus dem Norden von Deutschland und da gibt es keine Schupfnudeln. Und ich möchte es jetzt mal so sagen, mir ist scheißegal. Okay, komplett. Aber wie machst du es mit den Pommes? Weil ich finde, das ist eine ähnliche Philosophie. Dünne Pommes, dicke Pommes. Das kommt drauf an. Ich meine, wenn dicke Pommes nicht so richtig durch sind, dann schmecken sie auch scheiße. Aber wenn dünne Pommes dann auch zu krass sind, dann sind sie halt, musst du halt... Sticks. So ja. Salzstängel. Ja, eben. Also das ist dann, das kommt ja drauf an. Also wenn beides gleich gut gekocht ist, ist es wirklich kein Unterschied. Also ich fand heute die dicken und die dünnen Schupfnudeln. Ich sag mal so, bei den dünnen gibt es halt die Chance, ich sag mal, ist der Braunheitsgrad, oder es gibt mehr Kruste im Vergleich zu Teig. Und bei den dünnen, bei den dicken... Du bist echt ein Messer, gell? Du bist gerne. Und bei den dicken hat man halt wenig Kruste, aber dafür viel Teig. Aber wenn man es authentisch Mensa haben möchte, dann macht man halt Dann macht man die dicken. Dann macht man die dicken und dann macht man es eben auch genauso wie die Mensa. Auf der einen Seite fast angebrannt und auf der anderen Seite... Noch kalt. Halb roh. Noch, ja. Genau. Ja, aber eigentlich war es heute auch fast schon so. Aber ich meine, vielleicht hat es auch... den Sinn, weil wenn du beide Seiten so knusprig hättest, dann könntest du mit der Gabel nirgends reinspießen. Das kann sein, ja. Eine Gabel ist schon spitz. Ja, da kann man aber überall rein. Die Kruste, die ist schon dick. Ja, wenn du richtig anbrätst, ist das ein Problem. Vielleicht ist es, haben wir es jetzt ja rausgefunden, vielleicht ist das ja von der Mensa oder so. Die und du hast dir Sorgen gemacht, dass wir nicht viel genug reden können. Wir reden jetzt 20 Minuten über die Dicke von Schupfnudeln. Das ist ein wichtiges Thema, das muss auch mal analysiert werden. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall haben wir die Soße weggelassen. Ja, stimmt. Die Brownie Soße gab es nicht dazu. Ja. Weil das führt ja die ganze Sache Schupfnudel ad absurdum, weil warum soll man sie knusprig anbraten, wenn man sie dann in der Soße wieder aufweicht? Das habe ich tatsächlich auch heute erst erklärt bekommen. Ich hatte keine Ahnung davon. Also dass es nicht so ist, original? Nö. Ja. Nee, es ist original. Aber hast du noch nicht so auf dem Weihnachtsmarkt mal Schupfnudeln gegessen? Also meine einzige Schupfnudel-Erfahrung beschränkt sich auf die Mensa. Oh, das tut mir wirklich leid für dich. Aber das ist traurig. Und ich bin ja froh, dass wir das hier ändern konnten. Ja, absolut. Eigentlich macht man noch... Speck dazu. Ah, okay. Ja. Na, guck mal an. Das haben wir heute nicht gemacht. Aber es hat trotzdem lecker geschmeckt. Fand ich auch. Ja. Aber so, das ist das Original-Schupfnudel-Rezept. Ja, guck, man brätst die Schupfnudeln an, das Kraut kannst du vorher eingekocht haben oder auch nicht. Doch, das ist schon eigentlich schon, ja. Aber ich esse es gerne mal so, als wenn es schnell gehen muss, dann mache ich dieses Kraut direkt in die Pfanne zu den Schupfnudeln dazu. Okay. Beziehungsweise ich brate Schupfnudeln an, dann den Speck dazu und dann das Kraut dazu. So. Okay. Aber natürlich ist besser, wenn man vorher das einkocht. Keine Frage, okay. Aber manchmal muss halt schnell gehen. Ja, aber dann machst du keine Schupfnudeln. Sondern? Ja, irgendwie einen schnellen Teller eben, so Penne alla Ribiata. Ja, aber die koche ich manchmal auch gerne die Soße 2 Stunden ein. Ja, okay. Ja, das ist wieder zu weit. Ich wollte gerade sagen. Die Bratmaxe, wie Nürnberger. Oder Maika. Ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, heute mal Schupfnudeln zu essen ohne die Mensa, weil ich meine, Mensa verfälscht ja schon ein bisschen. Also das kann man ja mal essen, wenn sonst... Das ist nicht original, ja. Wenn sonst nichts geht, original, aber ich fand jetzt die Schupfnudeln in der Mensa auch nie so geil, dass man vor Freude im Kreis gesprungen ist. Ja, das ist eines der Essen, die man eher meiden sollte, würde ich sagen. Ich würde es schon nehmen. Ich habe es an manchen Tagen auch schon gegessen. Aber das mit der Soße, in der Lernphase würde ich es nicht nehmen, aber ansonsten. Das ist immer das mit der Soße, oder? Das ist immer. Nein, ja, es gab Schupfnudeln mit Gemüse und Pink Sauce, gab es auf jeden Fall. Ja, stimmt. Das auch schon, ja. Aber da würde ich jetzt ganz unpopulär mal sagen, würde ich glaube ich sogar die mit der Soße bevorzugen. Wirklich? Ja. Weder noch, glaube ich, weil ich bin da zu Purist. Also da, ja, für mich gehören Schupfnudeln immer auf eine Art und Weise. Da bin ich so engstirnig. Klar. Ich sagen muss, auch mit Gemüse. Mhm. Bleib mal fort. Dann nimmst du auch die Schlange bis zur Belfortstraße in Kauf. Ja. Ja, also ich habe halt keine Ahnung. Ich esse Schupfnudeln in meinem ersten Semester zum ersten Mal und denke so, oh ja, kann man schon machen, das ist okay. Ja, verstehe ich. Okay, wir dürfen das Wort Schupfnudeln jetzt noch einmal sagen, dann haben wir es 400 Mal gesagt. Und müssen zum dann ist das nächste Thema. Und dann kommt der Kool-Aid-Man durch die Wand geknallt. Nee, was ist das? Nee, egal. What? Oh yeah! Ja, okay, genau. Danke. Okay. Immerhin Schupfnudeln. Okay, dann sind wir jetzt beim nächsten Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, wie macht die Mensa eigentlich auf? Also es müssen ja Hygieneregeln eingehalten werden. Ja. Du musst mit Maske auf jeden Fall rein, glaube ich. Ich glaube, Masken, ja, eigentlich Maskenpflicht ist eigentlich. Aber wie isst man dann? Ja, wie isst du mit so einer Maske im Gesicht? Geht ja nicht. So, also kann so nicht dran vorbei, so oben reinschütten. Oben reinschütten und dann einfach zumachen und dann ist quasi dein ganzer Mundbereich mit dem Essen. Wie so ein Pferd, das voll. So ein Heu. Ja, genau. Es wird dir quasi schon so serviert. Ja. Du kriegst da so eine riesen Maske und da wird einfach direkt reingeschüttet. Ja. Und dann wird es zugemacht und dann musst du halt so ja. Mit dem Kopf nach in den Nacken gehen und das Essen. Oder ich würde jetzt mal eine ganz, ganz steile These aufstellen. Oder es gibt ab jetzt jedes Essen als Smoothie und du kannst es durch den Strohhalm. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Dann hat man nur so ein kleines Löchchen da. Ja. Und dann so. Könnte man da einfach unten drunter und dann passt das schon. Okay. Also, ja, das könnte es sein. So theoretisch. Jetzt. Dann schätze ich mal, die machen ein Cordon Bleu als erstes. Und das probiert sich schon. Das geht richtig gut durch den Strohhalm. Ja, das ist, bestimmt auch. Ich sag's, manche Essen werden wahrscheinlich gar nicht so schlecht durch so püriert. Zum Beispiel? Ich glaube so dieses Gemüse-Chili. Also Maiskorn verstopft dann halt. Aber das wird ja auch püriert, oder? Das kann ich mir auch püriert vorstellen. Das könnte ja schon funktionieren. Das hat eh schon so eine schwabbelige Konsistenz. Aber meint ihr, dass es dann auch so ist wie bei der UB, dass nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein darf und sich draußen eine riesen Schlange bildet? Das glaube ich. Also wie gesagt, ich bin skeptisch, wie das laufen soll. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ich glaube, tendenziell sind ja erstmal weniger Leute in der Schlange. Ja, eben. Weil ja wenig Leute in die UB können, voll. Die KG4 zu hat. Ja. Oder? Ja, das ja. Ja, nee, das ist auch dementsprechend so. Hält sich das bestimmt auch so. Ja, also Grenze, also. Aber vielleicht wird es ja dann so eine Anzahl an Leute. Ja. Selbst wenn nur 10% der Leute kommen, dann wären es 200 Leute. Ja, also und so Leute kannst du ja gut auseinandersetzen. Da in dem ja, das geht ja schon. Aber schon vielleicht wird es dann ja so ein bisschen so wie bei dem letzten Tag der Mensa. Wisst ihr noch, wo wir dann alle den ganzen Tag, wo alle Tische auseinander waren? Da war ja gar nichts los. Eben, da war ja auch nichts los. Weil vielleicht wird es ja so ein bisschen, was ja eigentlich ganz geil wäre, weil dann hätte man sehr, sehr kurze Schlangen und... Da war es ganz geil, ja. Da hätte man ja de facto dann so Schiff. Ja, die Frage ist natürlich, was passiert mit der Schlange, gell? Weil wenn diese 1,50 Abstand in der Schlange eingehalten werden soll, dann... Ich denke, die machen so Dinge auf dem Boden. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, aber ich meine, so. Wie weit geht die Schlange, wie lang soll ich doch gesagt, bis zum Bahnhof. Bis zum Bahnhof. Ne, die müssen ja diese Markierung auf dem Boden machen, sonst geht's ja nicht anders. Also ohne dürfen die ja nichts aufmachen. Einmal um den Block, so bis zu dem Tanzbrunnen, dann zur Erbprinzenstraße wieder rein und hinten rüber und bei der Gartenstraße. Dann einfach den Block. Jetzt immer rum. Ja, genau. Wie im Europapark, dann so ein Schild da, ab hier noch 50 Minuten. Und auch, ja, das war auch nicht schlecht. So eine Höhenbegrenzung. Ah ja, genau. Unter 1,60. Sorry. Unter 1,60 sogar. Oh, das wird hart. Das war schon hart für dich. Für mich? Nein, aber es gibt viele Menschen, die unter 1,60 sind. Ja, das kann schon. Viele. Das Kinder. Schon. Frauen? Frauen. Es gibt viele Frauen, die unter 1,60 sind. Ja, das stimmt. Kleine schon. Männer? Oder kleine Männer. Männer eben, also. Ja, das wird spannend. Ich meine... Die Kinderecke wird dann frei sein, auf jeden Fall. Die Kinderecke wird frei sein, also ist ja sitzen, ohnehin klimatisiert, das ist ja nicht gut für uns. Ja, ist ja ohnehin ein prominenter Platz und der wird dann noch prominenter werden. Ja. Die Frage ist, gibt es mehr als ein Essen? Ich meine, es könnte auch sein... Ach stimmt, das ist auch eine gute Frage. Wie wird das Essensangebot sein? Ich meine... Ich glaube nicht, dass es das volle gibt. Ich denke, es gibt zwei Essen. Ich sag auch zwei. Ich würde einfach ganz stumpf essen. Ich denke, eins wird am Tages- und eins beim normalen ausgegeben. Ja. Nee, ich glaube, es wird alles am Tagesgericht ausgegeben. Nee, aber es würde Sinn machen zu trennen, oder? Weil dann könnte man die Leute ein bisschen besser verteilen und ja, so. Ja, eben. Ah. Also die Schlange schon mal ausgeben. Ja, stimmt, beide kannst du nicht am Tagesgericht ausgeben. Ja, das wäre weird. Ja, das wäre super weird, weil dann das wäre. Kommt dann irgendwas raus und das muss ich dann halt nehmen. Ja, das, nee, ja, haben sie es bezahlt, nehmen sie mal das. Ja. Ich bin aber Vegetarier, ja, schade. Aber die könnte ja die Schlange dann vorm Tagesgericht quasi direkt nach draußen machen. Da, wo immer der Einlass ist für die Partys. Ja, das wäre... Dann wäre die Schlange da außen am Gebäude und die andere Schlange wäre so drin. Beim Eingang sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Absolut. Also liebe Mensa-Chefs, falls ihr das jetzt hört, das sind alles unverbindliche Vorschläge, die wir hier machen und die wir auch umgesetzt haben. Nur damit die maximale Anzahl an Studierenden oder Besucherinnen oder Dozierenden, je nachdem, wer da alles ist. Oder falls der Hansi-Jörg zuhört, der kann aus KG 4 aufmachen. Das wäre auch nicht schlecht. Absolut, das wäre aus mehreren Gründen auch nicht so. Das KG 4 macht aber. Also auch KG 4 steht zumindest drin, auch die Fachbibliotheken werden wieder öffnen. Oh, das wäre ja nicht so schlecht. Ich bin gespannt. Ja, in naher Zukunft. Ich meine, auch die UB-Öffnung ist ein bisschen witzlos, gell, mit diesen 50 Leuten. Erstmal, also. Jetzt wird ja nichts dazu. Wie sagen da nichts dazu? Besser als nichts, oder? Das stimmt, ja. Naja. Aber wenn es ein Essen gäbe an diesem Montag, was wäre das? Also quasi das Essen, was du willst, dass es wird. Ich würde nur sagen, haben wir schon gesagt. Was ihr denkt, was die Mensa denkt. Ja, nach 2 Monaten. Du musst auch mal den Druck überlegen, der auf den Chef kommt und jetzt lastet. Die denken, oh, wir haben jetzt 2 Monate zu. Jetzt müssen wir am Montag ein Essen präsentieren. Was also ist unser Essen? Was will ich als erstes Essen machen? Da würde ich sofort einen Tipp abgeben, ehrlich gesagt. Auch wenn ich da selber kein großer Fan für bin. Aber wenn die richtig liefern wollen am ersten Mensa-Tag, dann muss es eine Bowl geben. Oh, das stimmt. Ja. Aber ich glaube, so denken sie nicht. Nee, aber jetzt mal rein aus der Idee, also wenn die jetzt richtig liefern wollen, dann muss es halt eine Bowl geben. Ich bin ja kein großer Fan, aber dann muss es halt eine Bowl geben. Aber die Frage ist, ob die Mensa an sich schon so erfahren mit dem Bowl-Machen ist. Ich glaube, die greifen vielleicht eher auf einen Klassiker zurück, den sie schon so drin haben mehr. Also Eierumblättern oder sowas. Nee, mein Tipp war ja Spaghetti Sojabolo. Es kann auch sein, sie wollen halt mit so Understatement starten und sagen, we don't care, wir machen einfach einen ganz normalen Montag. Quasi, richtig. Das ist ein normaler Montag. Ja, genau, richtig einfach Spaghetti, Gemüse, Sojabolo. Dann, was gibt's noch? Ich weiß auch nicht. Knusperschnitzel mit... Ah, das ist nicht normal, das gibt's ganz selten. Das gibt's selten. Ja. Das wäre geil, aber... Elbe-Macaroni gibt's noch. Elbe-Macaroni und dann hier noch irgendwie Hähnchenbrust Hawaii. Ja. Erbsleintopf. Erbsleintopf kann man auch immer machen, aber das wären ja schon 3 Gerichte. Oder Gulaschsuppentopf. Ja, das wäre mit französischem Baguette. Ja. Ja, mit französischem. Ja, das könnte man auch machen. Direkt aus der, weiß nicht wo, aus dem Elsass importiert. Ja, das könnte man auch machen. Sind sie mit dem Privat-PKW rübergefahren? Gedüst. Die haben eine Sonderlizenz, um die Grenze zu überschreiten. Die müssen also Arbeit. Ja, ich meine, die Mensa ist ja systemrelevant. Also, wenn ein Laden systemrelevant ist, dann ist das ja wohl die Mensa. Also, dass die jetzt noch nicht offen haben, ist ja schon schlimm genug. Ja, wir drehen langsam durch, ihr merkt's. Es ist so, ja. Also, es ist eine schwierige Zeit. Was glaubt ihr, wird viel los sein am ersten Tag in der Mensa? Oder gibt es eher Zurückhaltung? Ich würde Zurückhaltung sagen, weil ich glaube, wenn alles andere zu ist, dann werden halt so ein paar Versprengte, die gerade an der UB sind und gerade Bock haben, noch, keine Ahnung, die sich ein Buch ausgeliehen haben für eine Hausarbeit, die kommen dann, aber ich glaube, es wird ähnlich entspannt sein wie an dem letzten Tag, wo wir da waren. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da jetzt ein riesen Antrag ist. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute mega ausrasten, nur weil die Mensa wieder aufhört. Also ich meine, klar, wir lieben die Mensa und so, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass dieser Enthusiasmus sich dann doch eher in Grenzen halten wird. So. Ja, das trennt halt den, ich sag mal, den Mensa-Fan vom Mensa-Normalo. Ja. Wenn man nur in die Stadt fährt, um in die Mensa zu gehen. Das war eine interessante Frage jetzt an euch. Also das, seid ihr schon mal in die Stadt gefahren, ausschließlich um in die Mensa zu gehen? Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ganz, wir müssen auch zugeben, wir wohnen jetzt nicht weit weg. Aber jetzt mal, aber auch als ich schon weiter weg gewohnt habe. Ihr habt ja auch mal an anderen Orten gewohnt. Seid ihr deswegen dann auch mal nur wegen Mensa in die Stadt gefahren? Auf jeden Fall. Geil, das finde ich richtig gut, dass ihr das sagt. Weil ich habe das nämlich auch schon mal so zu 2, 3 Freunden gesagt und die haben mich immer komisch angeguckt. Die meinen immer so, Alter, was bist du bescheuert? Wieso fährst du denn nur für Mensa in die Stadt? Und ich so, weil Mensa und nicht selber kochen und bequemer und Freunde treffen und Kaffee danach. Genau, das ist der springende Punkt, Freunde treffen. Ich glaube, ich würde nicht in die Mensa fahren, nur für das Essen. Nein, alleine würde man dann nicht. Nein, also wirklich aber alleine, aber mit Leuten in die Mensa. Eben, man schreibt sich halt zusammen und dann geht man halt nur in die dann Mensa. Dann nicht zum Essen auch einfach. Also ich habe das auch häufiger schon gemacht, dass ich samstags dann in die Mensa bin, obwohl ich nichts zu tun hatte und dachte mir so, ja komm, treffe ich halt 2, 3 Leute und fertig. Ist gut. Ja. Ja, absolut. Also ich bin immer noch skeptisch tatsächlich, wie es und wann es und... Auch dem generellen Öffnungsdatum gegenüber. Ja. Meinst du nicht, es wird der vierte? Ich weiß Mai. Nicht. Ich würde mal sagen, Vorsicht. Mit Vorsicht zu genießen. Vor zu viel Freude. Vorsicht zu viel Freude. Manchmal nur enttäuscht. Bringt nur Enttäuschung. Ich meine generell Einstellung. Aber apropos, nicht zu viel erwarten. Wenn man sich jetzt dann so freut und dann, ne, wir haben ja gerade das soziale Erlebnis Mensa angesprochen, kann man dann überhaupt noch mit mehreren Leuten in die Mensa gehen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht darf man eigentlich nur noch alleine oder zu zweit rein. Eben. Also es ist ja nicht so, ist ja nicht so wie Teil früher von wegen so, ja, man kann jetzt mal eben ganz locker flockig so einen Achtertisch besetzen. So, das ist jetzt ja vielleicht in den Zeiten nicht so angebracht. Das wird natürlich einen großen Teil der Mensa-Experience zerstören. Eigentlich. Eben. Ich glaube, ich gehe dann doch nicht in die Mensa. Ich meine, du sitzt wieder zu zweit an einem Tisch und wahrscheinlich esse ich irgendwie an einem Tisch und du bist an dem Tisch, wo, also an einem 1,50 Meter anderen Ende, sozusagen. Quasi längs, ich an dem Längsende und du. Ja. Das ist ja schon ja, aber ich meine rein aus der hier. Wie in so einer gescheiterten Ehe. An so einem riesen Tisch, in einem riesen dicken Haus mit einem langen Speisetisch und dann sitzen sie sich da 5 Meter auseinander gegenüber und sagen, und wie war dein Tag? Das wird dann so übermittelt von so einem Boten, der von einem Tischende bis zum anderen rennt und dann ist das so, so ist es, Rosamunde Pilcher mäßig. Genau, so. Ich meine, selbst aus der chronischen Pflicht muss man schon den ersten Tag wieder in die Mensa gehen. Weil wir haben es vorhin schon, die Mensa war noch nie 2 Monate zu. Ja. Das ist ein historisches Ereignis. Ja, das ist quasi, man kann quasi jetzt an dem Montag kann man quasi die Wiedereröffnung der Mensa, als würde sie das erste Mal wieder aufmachen, so ein bisschen nacherleben. Ja, stimmt. Ja, das ist so, so ein Tag wie der erste Mensa-Tag überhaupt. Es wäre auch mal interessant, was war das für ein Tag und was gab es am ersten Mensa-Tag 1954 zu essen? 60er Jahre. 61, sagen wir 1961. Mein Tipp lautet Milchreis. Meinen Sie, gab es schon, war es ein Freitag? Da gab es auf jeden Fall eine Bar. Egal. Nudeln. Irgendwas mit Nudeln, Wellenbandnudeln gab es ja bestimmt. Wellenbandnudeln. Ja, das würde ich auch sagen. Und vielleicht auch tatsächlich das Hawaii, obwohl nee, das Hawaii-Quatsch kam erst ein bisschen später. Das ist schon 50s. Ist das so Nachkriegsjahre? Ich würde schon sagen. Obwohl vielleicht 60s. Ja, erst ja. Brust Hawaii, weiß ich, ob es jetzt zu einem. Und ich würde sagen, dass es zu der Zeit auch noch definitiv kein vegetarisches Essen gab. Ich glaube, das war zu der Zeit eher so. Nee, ja, eher nicht so. Wie viele Essen gab es? Wahrscheinlich nur Essen 1, 2, würde ich sagen. Ja, höchstens. Ich glaube, der Rest kam später dazu. Das könnte man doch eigentlich das auch sind verdammt. Das wäre doch mal eine geile Frage, wenn man jetzt mal so ein. Man könnte sich doch mal so einen Gast holen, irgendwie, der so halt vor 30 Jahren hier studiert. In Freiburg studiert hat. Da wird man doch irgendwie wen. Mal Start weiß man können. Das dann noch, ist die Frage. Ja, oder? Naja, ist ja also, wenn eine Sache an der Uni prägend ist, dann ist es ja wohl nicht Vorlesungen und also, Seminare, sondern. Falls ihr Urgroßmutter oder Urgroßopa habt, die in Zeit in den Jahren studiert haben, dann 60 und schreibt uns 64. an wedoncare@dingshaus.de. Wir hätten gerne diese Veteranen und Veteraninnen zu Gast. Genau, dass man einfach mal die alten Speisepläne neben die neuen legen kann. Das wäre tatsächlich nicht mehr. Das wäre wirklich super. Da gab es bestimmt. Stimmt doch nicht diese ganzen Buchstaben mit diesen Zuschauern. Und wie war das damals? Ohne Scheiß, das ist doch geil. Wie war das in der Zeit? Das wäre schon noch. Man muss noch die Zeitzeugen muss man noch befragen, solange sie noch da ja, sind. Wie war das damals? Erzähl mir alles. Das ist doch tatsächlich mega spannend eigentlich. Ja. Also das ist das erste Essen, was es jemals gab. Aber ich denke, so Schupfnudeln mit Sauerkraut könnte es auch schon gegeben. Könnte auch ein Essen gegeben sein, das es da gab. Ja. Das können wir auch vorstellen. Ja. Und wenn sie damals schon Soße drüber gelassen sind, dann fand ich vom Glauben ab. Wer weiß, vielleicht. Meinst du, dass das erst im Laufe der Jahrzehnte gekommen ist mit der Soße? Ich weiß nicht, das ist schon dann. Es gab viele Schwaben, die sich beschwert haben, dass es nicht. Das ist nicht Soße. Und ich sage, für die Schwaben lernen wir Soße drüber. Ja. Das war keine gute Entscheidung. Kann man auch wieder rückgängig machen. Das sagt das Soße an mir. Ja, ich meine, ich bin. In der Hinsicht bin ich ein urtypischer Schwabe. Ich mag die Soße, aber. Wo sie hingehört und dann gehört sie nicht hin. Ja, ja, okay. Aber genug von mir. Wie sieht's mit euch aus? Mit was? Weiß egal, jetzt. Das andere ist jetzt halt. Ja, wie geil ich auf Soße bin, da haben wir schon genug drüber geredet. Der Überleitungsking. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht nur der Soßenking, sondern auch der Überleitungsking. Danke, ich habe mir letzte Woche schon den Thomas Gottschalk Gedächtnispreis für Überleitungen verliehen. Ja. Ich mir selber. Der selber, das ist ein richtiger Thomas Gottschalk-Move, sich selber den Preis zu verleihen. Ja, gut, ich weiß, aber hier, ich muss jetzt auch zurück zum Flugzeug. Ja, ich habe gerade Filmdreh. Und wir schalten zur Außenwette. Richtig. Da sind wir gespannt heute. Und so. rede ich jetzt weiter die ganze Zeit. Ich freue mich drauf. Ja. Dö! Ja. Ja. Cut hier. Okay. Ja, also man kann gespannt sein. Ja, man kann echt gespannt sein. Ich bin richtig hyper, wir alle, glaube ich. Das ist deswegen diese ganze, diese Hibbeligkeit im Podcast. Falls ihr euch jetzt denkt, ich kann nicht schlafen. Ich höre diesen Podcast immer zum Einschlafen. Selber schuld, A. Und B, wir sind einfach on fire. Und deswegen ist halt heute nichts mit Einschlafen. Und es ist ja klar, ich meine, wir gehen natürlich hin, wenn die Mensa aufmacht. Ja, muss schon. Also. Oh, ich habe mir noch gedacht, vielleicht sind die Öffnungszeiten dann länger. Ich meine, so. Die können ja nicht so viele Leute gleichzeitig mit Essen versorgen wie sonst. Das heißt, doch nehmen wir mal an, die wissen ja auch nicht, wie viele Leute kommen. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute mehr, die diese Mail gelesen haben und auch gesehen haben, ah ja, 3. Mai ist das Ende der Startdown für die Mensa sozusagen und dann machen die am 4. wieder auf. Dann gehe ich schon in die Mensa, weil ich meine, kann jemand nicht nur Nudeln und Soße essen? Ja, denkt sich vielleicht die ein oder andere und dann... Let's go, und dann gibt es auf einmal vor den Ansturm und dann müssen die vielleicht gucken, wie sie das machen. Und dann sagen die vielleicht, okay, wir machen auf zwischen 11 und 17 Uhr. Das Ganze ein bisschen zu entzerren. Ja, das Ganze. Wenn da so ein paar Versprengte um 16.30 Uhr kommen und einfach nochmal schön die Schuhe und so essen. Im Moment esse ich gerade regelmäßig um 16 Uhr Mittag. Um 16 Uhr Mittag? Um 16 Uhr. Ja, vielleicht nicht ganz so spät. Aber wann stehe ich denn dann auf? 13. 10? Und dann um 16 Uhr ist Mittag. Ja, Mittag, also Frühstücken tue ich dann schon so, dass ich bis 11 halt gefrühstückt habe. Ah. Das ist dann so, so viel, dass ich nichts brauche. 5 Stunden lang nichts. Ja, das ist wie, als würdest du um 7 aufstehen. Ja, dickes Frühstück. Und erst um 13 Uhr Mittagessen. Ist normal. Geht schon auch, ja. Aber 13 Uhr Mittag. Aber nee, aber wenn du um 8 bis 8 gefrühstückt hast, 5 Stunden. Ja, ist normal. Dann vielleicht noch ein Schokobrötchen. Baue ich das normal. Auf dem Bau ist auch ein Bau. Ich habe immer noch Bier auch. Richtig Hunger. Ja, genau. Immer noch Wurstbrot dabei. Ja, klar, auf dem Bau wieder. Zweites Frühstück beim Schafe ist normal. Ja, was heißt aber beim Schafe dann nichts rechts. Eben. Millionen wirklich. Da haben wir es wieder. Das ist so. Das Problem. Aber jetzt können wir eigentlich noch mal so eine kleine Tipprunde machen. Also man sieht ja aktuell, dass sich innerhalb von 24 Stunden noch alles wieder ändern kann. Wird die Mensa am 4. Mai aufmachen, ja oder nein? Wann ist das? Ist der Montag. Also so, wir haben jetzt Sonntag. Nicht der, also das sondern der Montag drauf. Ja, also würde jetzt morgen in einer Woche würde die Mensa aufmachen. Morgen wir haben jetzt, Tag. Also wird die Mensa aufmachen am 4. Mai, ja oder nein? Um das mal abzuschließen. Ich sag auf jeden Fall ja. Ich vertraue Jochen. Squash Buddy. Ja, und du weißt natürlich da mehr als wir. Ja, klar. Ich habe da auch gewisse Insider-Informationen. Ja. Die natürlich den Normalus vorenthalten sind. Ja. Das ist natürlich schwierig. Also es wird stattfinden. Der Rektor hat informiert und was der Rektor informiert, das ist richtig. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt aber nicht, dass es nicht so sein wird. Aber ich bin kein Freund von klaren Aussagen. Es könnte so sein, aber es könnte auch so sein. Ja, ich sag, das ist genau die richtige Aussage für eine Wette. Dann sage ich nein. Sagst du nein, ja. Dann sage ich nein. Ich glaube, die rudern nochmal zurück. Ja, gehe ich mit. Ich würde auch erst nein sagen. Nein? Ja, ich würde auch erst nein sagen. Ich bin für ja. Fällt dir wer? Vielleicht auch noch die Balance zu halten. Eine Putt hier zu haben, ja. Ja, wir wissen es nicht, aber ich meine, 2 Monate. Ich glaube, die Mensa-Mitarbeiterinnen, die fiebern auch schon hin. Naja, wir werden sie auf jeden Fall nächste Woche, nächste Folge dann wissen, weil ich meine, Folge das wäre dann wissen, wirklich, ja. Das wird ja dann wirklich der Tag davor sein quasi. Finde ich schon geil, wenn der Rektor auch insofern informiert, dass er schon rechtzeitig, sobald sie rausgegeben sind, die Speisepläne auch nochmal an alle schickt. Ja, könnte man nicht eigentlich so den Rektor jetzt nächste Woche in die Folge eigentlich so per Telefonschalte mal reinschalten, dass man wirklich so die aktuellste Information bekommt, so weißt du, Sonntag 18 Uhr so her, hier. Wie heißt er? Hans Jochen, wie sieht's aus jetzt? Butter bei die Fische, ist morgen Mensa oder nicht? Können wir uns darauf einstellen? Weil das ist ja schon auch so Tagesplan, technisch, logistisch. Oder wir fragen den, ob er mitkicken will und dann sagen, komm. Ja, genau. BMW. Ja, der ist. Komm. Der ist komm mit zu uns. Ich glaube, der ist ähnlich fußball-legasthenisch unterwegs wie wir. Und da glaube ich schon, auf alle Fälle. Mhm. Ja. Kochen wir was zusammen. Also ich glaube, ich sag mal, wenn die nächste Woche im Montag aufmachen, dann müssen die ja spätestens Donnerstag, Freitag den Speiseplan treffen. Ja, genau. Ich meine, dann weiß man es. Wenn der Speiseplan on ist, dann weiß man es. Ja, und von so einem Speiseplan trittst du auch nicht zurück, weil wenn jetzt ein Speiseplan veröffentlicht ist und dann du Montag direkt ein Highlight hast und dann rauskommt, Montag ist zu. dann ist aber wirklich. Dann gehen die Leute auf die Dann ist aber Social Distancing Protest an der Seite. Dann ist auf jeden Fall. Also ich meine. Dann ist. Da brennt der Baum. Ja. Ja. Wie der Jürgen Klinsmann sagen würde. Da brennt der Baum. Ja, der sagt so einiges, ja. Ja. Jürgen Klinsmann, wo bist du? Stop! Sorry, ich muss gerade dran denken, wo der ist. Ja. Ich weiß es nicht. Und auch Servus-Typ aus der Mensa, wo bist du? Servus-Typ aus der Mensa. Nein, Moin-Typ. Ach, Moin! Ach, Servus ist so, Moin! Ist so jo, Moin! Guten Appetit! Servus-Typ aus der Mensa. Jo, guten Appetit! Moin! Ja, Moin-Typ, wir wissen dich. Bester Mann, Mitarbeiter des Monats. Mitarbeiter des Jahres. Ist doch, der liefert einfach. Auf jeden Fall, ja, das ist ein Aufsatz. Dann schätzt du denn über Conny? Oh, das stimmt. Das ist wirklich schwierig. Und über Frau Braun. Die ist seit Jahrzehnten ist die treu. Ja. Der hatte halt mal eine kurze Saison, wo der abgeliefert stimmt, hat. Stimmt, der hat mal erst so kurz abgeliefert. Das ist so ein. Wie sagt man, Eintagsfliege? Ja, so ein Raphael van der Vaart. Er hatte eine Saison im HSV, die mega gut war und das war's. Und dann irgendwie verduftet und er war. HSV ist der falsche Verein. Warum macht man jetzt hier den HSV auch noch? Ailton. Besser. Zwei Saisons bei Werder Bremen. Ja, das war auf jeden Fall. Okay, Ailton war das schon. Da kann ich eine lustige Anekdote kurz zu erzählen, aber wenn das jetzt ein bisschen abschweift. Ailton habe ich mal damals, als ich noch ein jugendlicher Fußballfan war, habe ich mir mal diese ganzen Fußballmagazine gekauft. Und dann gab es ein Interview mit Ailton und dann wurde er gefragt, so, ja, das sieht ja immer, das ist, also, sie werden ja immer so der Kugelblitz genannt und so. Und das hat sie ja ein bisschen auf seine, sagen wir mal, etwas rundlichere Figur angesprochen. Ja. Und dann hat er gesagt, so, ja, das stimmt ja überhaupt nicht, ich bin eigentlich voll der athletische Typ, aber das verzerrt alles auf diesen Bildern. Hat er gesagt. Ja, da kann ich mich bis heute daran erinnern, tatsächlich. Und das ist natürlich absoluter Quatsch, aber seine eigene Wahrnehmung war da schon auch. Ja. Ailton ist eine Legende. Absolut. Auf jeden Fall. Zwei Saisons bei Werder Bremen. Ich kann mich erinnern an das, an die Fernsehaufnahmen aus der Kabine von Werder Bremen, okay, bei der Meisterfeier. Ja, ja, egal. Er war nackt, das darf ich noch sagen. Oh, was? Ja. Das interessiert dich jetzt, gell? Ja, nackte Männer immer. Ja. Der hat da rumgewedelt mit seinem. Auch noch. Okay. Helikopter Dick. Wir wollen. Beep, beep. Hat er gemacht? Hat er nicht gemacht. Google that shit! Sieht man. Sieht man. Mach den Helikopter Dick. Ja, aber es ist nicht viel zu sehen, muss ich auch sagen. Es ist nicht viel zu sehen. Also man merkt, wir sind schon so ein bisschen also verrückt geworden. Krass, also das war der krasse Abschweifer, den wir je hatten, muss ich sagen. Zu Ailtons Helikopter-Dick. Weiß ich jetzt nicht. Also. Also ich weiß schon, wie die Folge genannt wird, damit sie viele Klicks Gut, da muss ich mir nichts mehr ausdenken. Ja, gell? Das war letzte Woche schwieriger. Wie nennt man die? Keine Ahnung. Bunte Mischung. Bunte Themenparade. Bunter Abend. Wie hieß das jetzt im Endeffekt? Ich hab's gar nicht. Bisschen was von allem. Tatsächlich. Na, diese Woche heißt anders. Ja, aber wir können doch jetzt, wo wir so ein bisschen abgeschweift sind, können wir das doch jetzt eigentlich abgeschweift lustig beenden, indem jeder von uns erzählt, in den letzten 4 Wochen Self-Isolation, was war das Lustigste oder Abgefahrenste, was ihr gesehen habt? Wie gesehen? Ja, so im Internet oder so. Im Internet? Irgendwas was so passiert ist, was ihr irgendwie lustig fandet. Ich glaube, das ist eine Challenge. Oder abgefahren fandet. Da gehe ich jetzt davon aus, du hast schon was im Kopf. Ich habe was im Kopf, Da musst du anfangen, dann kann ich so lange überlegen. Ja. Fuck, under pressure jetzt. Also was ich nämlich, das fand ich nämlich cool, und zwar gibt es eine Sängerin aus Amerika, die heißt Phoebe Bridgers, und die ist aufgetreten dann so online in so einer Talkshow bei Jimmy Kimmel. Und es war ein derartig lustiges Video, weil sie da ihren Song gespielt hat und dann da saß im Schlafanzug in der Badewanne mit einem Plastikmikrofon auf dem Mikrofonständer und hatte dann so ein 90er-Jahre-Instrument, wo sie dann so Akkorde drauf hochschieben konnte und hat da dann in ihrer Badewanne diesen Song gemacht und das fand ich fantastisch und das ist mir gerade eingefallen. Das wollte ich nur kurz erzählen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann. Also ich weiß nicht, ich hab eher was, das löst Selbstmitleid bei mir aus, wenn ich das jetzt erzähle. Wir haben ja angefangen in unserer WG Stronghold zu zocken. Stronghold Crusader, um genau zu sagen. Was heißt hier Selbstmitleid? Das ist so episch. Ja, jetzt pass auf. Ich habe die letzten 2 Tage Videos geguckt von einem Dude aus Rumänien, der mit Leuten auf der ganzen Welt sich battelt in Stronghold Crusader und habe mir versucht, Taktiken abzuschauen bei dem, dass ich nicht so rasierte wie beim letzten Mal. Okay, das aber schon. Und dann musste ich selber lachen in einem Moment über mich selber, dass ich sowas überhaupt mache und habe gedacht, Wo bin ich jetzt gerade gelandet? Ja, so? An welchem Punkt in meinem Leben bin ich angekommen? Das ist die Art von Geschichte, die ich hören wollte. Ja, episch. Ja. Ja, danke. Immerhin einem, der da nicht so judgmental ist wie ich selber. Ich find's lustig. Also das zum Thema Abschweifen, das bin nur gerade eingefallen. Okay, aber es war ja auch noch relativ harmlos, sag ich jetzt mal. Ja, was hast du Hartes zu bieten? Oh ja. Ich glaube, das habe ich euch auch schon vorgespielt. Ich habe irgendwie auf einer sehr langen YouTube-Klickreise, wie man sich halt manchmal macht, durch die vorgeschlagenen Videos, bin ich irgendwann auf so einem YouTube-Video gelandet, wo quasi so ein WhatsApp-Sprachchat abgefilmt wurde, wo so ein, ich sag mal, hört sich an wie so ein 19-, 20-jähriges Mädchen erzählt, wie sie nach so einer Party, nach so einer Hausparty zu viel Bier getrunken hat und dann übelst ein Dünnschiss bekommen hat. Dann sich aber nicht traut, dort aufs Klo zu gehen, weil da andere Mädels waren, die sie nicht leiden kann. Und dann rausrennt und sich übelst in die Hosen kackt. Und sie erzählt es halt so lustig dann, weil sie auch. Wir müssen das eigentlich noch einspielen, aber ja. Ich kenne es, ja. Es hört sich jetzt sehr weird an, aber... Es ist weird. Es ist weird, aber auch sehr lustig. Das passiert. Und sie geht dann tatsächlich auch wieder zurück in das Haus mit vollgekackten Hosen und versucht es so ein bisschen zu verstecken und wird dann auch noch von ihrem Vater abgeholt und versucht es da auch noch zu verstecken, was ja quasi unmöglich ist. Und ja, das war auf jeden Fall weird. Ja, so. Aber ich mag deine Hamburger Alkoholiker auch sehr gerne. Auch die Hamburger Alkoholiker. Das ist auch so eine WhatsApp-Gruppe, ne? Ich glaube tatsächlich, über diese Hamburger Alkoholiker bin ich auch auf diese Nachricht dann am Ende gekommen. Ja, das ist auf jeden Fall, wo findet man das? Also, achtarmig einen reingeäugelt, muss man sagen. Achtarmig einen reingeäugelt, genau. Ja, wir haben gestern wieder achtarmig einen reingeäugelt. Ja, der Spruch ist markenrechtlich geschützt auf jeden Fall. Das dürft ihr nicht nachreden. Ja, das fiel mir nur gerade ein, als so kleine. Jetzt du noch, was machst du? Ich bin ein bisschen irritiert. Ja, das verstehe ich selber auch. Euren Stories. Du kannst ja was Harmloses erzählen. Das wäre vielleicht für deinen Abschluss ganz cool. So was Persönliches. Du hast so ein Hundewelpen-Video geguckt und das war toll. Nee, ich hab. Doch, du hast es geguckt, das war toll. Und das war's. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt sag. Ich hab. Style und das Geld. Das auch, sorry. Das auch. Und so, Sonnenbrand. Ich hab gefehlt. Jetzt sorry, sag. Und Sonnenbrand hab ich auch. Sonnenbrand. Und Flavor. Okay. Es reicht, gell? Ja, wo hast du Sonnenbrand? Komm, ein Bushido zu. Du hast keinen Sonnenbrand. Wo? Du bist perfekt gebräunt. Du bist der hübscheste Fee aller Zeiten. Ich hab schon 3 Bier getrunken. Mindestens. Wenn nicht 5. Aber ich hab den Überblick verloren. Und die Kontrolle. Mensa, mach wieder auf, sonst geht es so weiter. Wir brauchen die Struktur. Vielleicht sollten wir einfach den Podcast ausfaden lassen. So. Ja, das genau. Wir reden jetzt einfach so ein bisschen weiter und der Podcast fadet dann so aus wie so ein 80er. Ja, okay, genau. Wir haben es ja vorhin geredet. So. Ja. Ich werde mal schauen, wann ich ausfaden lasse. Ja, genau. Vielleicht jetzt schon. Ja, vielleicht sind wir jetzt schon nicht mehr drauf. Wer weiß es, oder nur ganz leise zu hören. Fee ist geil. Jetzt auf jeden Fall muss das nicht, darf das nicht drauf sein. Das darf nicht mehr drauf sein. Nein. Oder nur so ganz leicht noch vielleicht. Vielleicht was wir gerade sagen auch. Ja, vielleicht sind wir auch voll drauf, wenn ich das gar nicht auswähle. Ich habe mich alle verarscht. Peinlich. Vielleicht sollten wir nochmal das Intro spielen. Ach so. Also vielleicht sollten wir einfach nochmal die Melodie singen. Nein. Nicht? Welche Melodie? Ja, und jetzt das Wetter für morgen Montag. Vielleicht kann jemand den Kachelmann machen. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Düb. Also abschalten.